Fräulein Meier. Haben Sie den Skandal gehört? Fräulein Müller, hat man doch schon mal gehört. Wie gemein, wie gemein, wie gemein. Fräulein Schulze, nun was sagen Sie dazu gerade? Lehmanns, toll, wie kommen Sie dazu? Muss das sein, muss das sein, muss das sein? Finden Sie, dass Konstanze sich richtig verhält? Finden Sie, dass der Welt ihr Benehmen gefällt? Finden Sie, dass in der Ehe Frau und Mann dann und wann getrennte Wege gehen kann? Lohnt denn das noch die Mühe? Finden Sie, finden Sie, finden Sie.